gewinnt das Schwert der Revolution. Wir sind Soldaten. Und als Soldaten wissen wir aus Überzeugung, dass nur der Gegner nicht geschadet, der tot und der vernichtet ist.